Fünftes Kapitel: Gewaltiges Erstarken des weltlichen Priestertums unter dem Pfaffenkönig. Alles politische Geschehen des 14. Jahrhunderts wurde durch das Dasein und Wirken des Priestertums seiner gottgewollten Bestimmung, rassenmäßiger Erhaltung und Wachstumsförderung des Volkes, entfremdet und offen oder verkappt zur Dienstleistung für übervölkische und überirdische Ideale gezwungen. Zur Kenntnis der letzten Motive aller bedeutsamen politischen Handlungen jener Jahrzehnte wird man nur dann gelangen, wenn man sich an jenen wichtigen Punkte die Frage vorlegt: Welches kirchlich-priesterliche Interesse steckt dahinter? Das gilt auch von der merkwürdigen, epidemisch umgehenden Erscheinung der sogenannten Landfrieden, lokal und zeitlich begrenzten Bündnisse, von denen die Geschichte der Zeit förmlich wimmelt. Es fällt mir nun nicht etwa ein zu leugnen, dass bei der massenhaften Errichtung solcher Landfrieden auch weltlich-politische Ziele im Spiel gewesen seien. Das rein politische mag bei der Durchführung solcher regionalen Bündnisse sogar äußerlich im Vordergrunde gestanden und gewirkt haben. Aber seitens der Regionalkirchen wäre es eine unbegreifliche Außerachtlassung gerade des Mittels gewesen, das für die Verwirklichung und Festigung ihrer dogmatisch-hierarchischen Bestrebungen weitaus am geeignetsten war, wenn sie solche politischen Regionalbündnisse nicht zum Heil der Kirche ausgebeutet hätten. Sehen wir nun die Vertragspartner solcher Bündnisse an, so gewahren wir fast immer einen oder mehrere Bischöfe als Mitglieder derselben. Bedenken wir weiter, dass die durch die Hierarchie der verschiedenen Teilkirchen eingeleitete dogmatisch-kirchliche Unterwerfung des Volkes unweigerlich zu Zwistigkeiten und Spaltungen, zu Angriffs- und Abwehrmaßnahmen führen musste, so wird das Hervorschießen von lokalen Bünden und Zusammenschlüssen Gleichgesinnter auch aus kirchlichen Gründen verständlich. Solche regionalen Bünde konnten sowohl von den angreifenden Kirchen als auch von den angegriffenen, den gottgläubigen und freien Christen geschlossen werden, sie konnten öffentlich oder geheim sein. Sicher ist auch, dass einige dieser Bünde wirkliche Landfrieden, das heißt Waffenstillstandsverträge streitender Parteien darstellten. Wenn nun König Karl solche Landfrieden im wörtlichen Sinne genommen begünstigte, ja einigen selbst beitrat, so verriet er keineswegs die Sache der Kirche. In einem Waffenstillstandsgebiet konnte der erreichte Einfluss der Priesterschaft auch durch legale, gesetzgeberische Maßnahmen des Königs ungemein gefestigt werden. Durch eine Aufzeichnung, welche 1386 die Stadt Ulm an die befreundete Stadt Speyer gesandt haben soll, werden wir auf eine merkwürdige Wesensverbindung aufmerksam gemacht. Etliche Fürsten hätten einen Landfrieden, der Feim genannt, aufgebracht, der sich von Tag zu Tag mehre. Man hat heimlich Feimgerichte eingesetzt. Der Feme-Forscher Lindner bemerkt hierzu: Der Berichterstatter wirft in seinem Schreck und Argwohn Richtiges und Unrichtiges durcheinander. Da man in Norddeutschland den Landfrieden auch Feme zu nennen pflegte, vermischt seine erregte Einbildungskraft diesen mit den Freigerichten. Seite 459-460. Lindner hat ganz verkannt, worin das Problem hier eigentlich liegt, nämlich in der sonderbaren Tatsache, dass und warum man in Norddeutschland den Landfrieden auch Feme zu nennen pflegte. Dinge, Erscheinungen, die in ihrem Wesen gar nichts miteinander gemein haben, pflegt man auch begrifflich und namentlich nicht zu vermengen. Die Feme ist dann auch in Wahrheit nichts anderes als ein geheimer Landfriedensbund. Es ist der Pfaffenkönig Karl, der 1349 die früheste Andeutung eines wirklichen Geheimnisses bei Gericht und Schöffen gibt. Seite 481. Die Überlieferung deutet noch mehr an. Karl hat sich als kluger Politiker auch um die Besetzung der Freistühle der Feme bekümmert. In einem Diplom von 1349 ermächtigt er einen Geistlichen, die Freigrafen des Geheimen Gerichts zu bestimmen. Es ist hier nicht der Ort, eine gründliche kritische Erörterung der interessanten Probleme des heimlichen Gerichtes vorzunehmen, zumal die Feme ihre eigentliche Bedeutung erst mit dem Ende des 14. Jahrhunderts nach vollzogener Gründung der römischen Universalkirche gewinnt. Tudichum hat erkannt, dass die Femgerichte gleichsam weltliche Ketzergerichte seien, sie sind es tatsächlich auch gewesen, auch wenn darüber nichts in den verfälschten Quellen über die Feme steht. Aber die Quellen verraten schon so genug. Unter dem 25. November 1371 erteilte Karl dem Erzbischof von Köln, den Bischöfen von Münster, Paderborn und Osnabrück sowie dem Grafen von der Mark ein geheim gehaltenes Privilegium, Landfriedensrecht genannt, welches sie ermächtigte, durch die von ihnen abhängigen heiligen Femgerichte jeden Gegner ohne Gehör aufhängen zu lassen. Landfrieden pflegte man eben, wenn sie geheim waren, auch Feim zu nennen. König Karl wusste für seinen Zweck, Stärkung der Priestergewalt und Ausrottung der freien Christen und Gottgläubigen als Ketzer, neben goldenen Handsalben und Privilegien auch offene und geheime Bünde wohl zu verwenden. Natürlich wurden Gegenbünde der Ketzer, soweit das in Karls Macht stand, aufgelöst. Nord- und Mitteldeutschland musste dem König aus einem bestimmten Grunde ganz besonders ein Dorn im Auge sein. In diesen Gebieten lebten noch immer große Massen von Gottgläubigen und freien Christen. Die Überlieferung lässt Karl im Interesse der Geistlichkeit Niedersachsens eine Verfügung richten gegen die Übergriffe der Laien und namentlich der Stadtobrigkeiten, welche durch willkürliche Gesetze die Rechte der Kirche beschränkten, den Erwerb vom weltlichen Besitz verhinderten, Exkommunikationen nicht beachteten, geistliches Gut an sich rissen und besteuerten, die kirchlichen Zufluchtsstätten verletzten. Natürlich schickt die Geschichte König Karl auch auf die Romfahrt, um ihn von dort die römische Kaiserkrone holen zu lassen. Was es mit dem damaligen Rom und mit der angeblichen römischen Kaiserkrönung deutscher Könige vor dem 15. Jahrhundert auf sich hat, weiß der Leser schon zur Genüge. Sehr vorsichtig und klug ist es aber, dass auch die meisten Zeitgenossen von der angeblichen Romfahrt Karls gar nichts berichten. Das Werk des einzigen berichtenden Augenzeugen jener erdichteten römischen Krönungsereignisse ist, selbstverständlich, im Original verschollen. Es existiert zwar eine Abschrift aus dem 15. Jahrhundert, also aus der Zeit der Fälschungsaktion, aber die Qualität des Textes ist nicht erfreulich. Der Schreiber hat stellenweise seine Vorlage überhaupt nicht verstanden. An diesen Stellen steht ein geradezu sinnloser Text. Neues Archiv, Band 38, Seite 240.